auch schon überall gewesen, von Pittlinger bis Berlin. Selten war ich lang allein, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber dennoch hat mir immer eine gefällt. Eine Frau, die auch gemunzelt oder mir was verzählt. Eine, die ich auch rieche, komm, nach wenn sie kein Parfüm und sie schafft. Zu der ich so, noch wenn sie nicht geschminkt ist, sei du mein Kamerad. Und wenn ich abends im Gummi geschafft, da wird nicht blond geschwätzt, da wird die Flasche Bier aufgemacht. Das macht von sich aus auch voll Quatsch und hat keinen Angst vor dicken Patsch. Das geht nur ins im Leben, das sind die Kellerbacher Meere. Das macht von sich aus Arm und Quatsch und hat keinen Angst vor dicken Patsch. Es gehört nur ins im Leben, das sind die Kellerbacher Meere. Schon oft hab ich rüber noch gedenkt, verwattet mal so gefüllt. Es liegt wohl dran, dass es mal ähnlicher ist als alle andere Frau dieser Welt. Und wenn's mir mal nicht gut geht, brauch ich kaum was zu sagen. Der schon in der Blick und mir Horn und Verstand. Es war noch nie auf dem Mond gewesen, aber wenn ich wollt, wird es mit mir gehen. Es geht nur ins im Leben, das sind die Kellerbacher Meere. Es war noch nie auf dem Mond gewesen, aber wenn ich wollt, wird es mit mir gehen. Es geht nur ins im Leben, das sind die Kellerbacher Meere. Zu leben, wie es ihm gefällt. Man braucht es kaum was zu lächeln, erzählt von selber, wo es fehlt. Nur jetzt, das ist mir hinderlich, es hat auf den Kopf ganz genau wie ich. Es gibt nur eins im Leben, das sind die Kellerbacher Meere. Nur eins, das ist mir hinderlich, es hat auf den Kopf ganz genau wie ich. Es gibt nur eins im Leben, das sind die Kellerbacher Meere. Es war noch nie auf dem Mond gewesen, aber wenn ich wollt, wird es mit mir gehen. Es geht nur ins im Leben, das sind die Kellerbacher Meere. Es war noch nie auf dem Mond gewesen, aber wenn ich wollt, wird es mit mir gehen. Es geht nur ins im Leben, das sind die Kellerbacher Meere. Es war noch nie auf dem Mond gewesen, aber wenn ich wollt, wird es mit mir gehen. Es gehört nur ins im Leben, das sind die Kellerbacher Meere. Nur ins, das ist mir hinderlich, das hat den Dickkopf ganz genau wie ich. Es gehört nur ins im Leben, das sind die Kellerbacher Meere.